Auf der 71. UNO-Vollversammlung hielt Li Yongho, Außenminister und Delegationsleiter der DVRK, am 23. September eine Rede. Er sprach wie folgt. Auch heute, wo die UNO nach einer Umwälzung für kontinuierliche Entwicklung strebt, tobt in der Welt ein Sturm von Terrorismus, herrscht eine Flüchtlingskrise infolge der Kriegsunruhen und nimmt die Zahl der weltweiten Gefahrengebiete nicht ab, sondern zu. Insbesondere gilt die koreanische Halbinsel als das gefährlichste Gebiet in der Welt, wo sogar die Atomkriegsgefahr droht. Dass die Lage der koreanischen Halbinsel öfters unkontrollierbar wird, ist darauf zurückzuführen, dass die USA auf ihre feindselige Nordkorea-Politik nicht verzichten und auf der Halbinsel und in deren Umgebung ununterbrochen die Aggressionskriegsübungen durchführen. Angesichts der Frage der koreanischen Halbinsel kaschiert heute der UNO-Sicherheitsrat ungeachtet der Gerechtigkeit und der Völkerrechte unter Missbrauch des Namens der UNO die Gewalt und Willkür der USA. In seiner jüngsten Resolution Nummer 2270 für die Sanktionen gegen Korea behauptete der UNO-Sicherheitsrat wiederum, dass der Test der DVRK an Atomwaffen und ballistischen Raketen den Frieden und die Sicherheit der Welt deutlich bedrohe. Wie sie nach dem Scheitern bei der Atomfrage die Menschenrechtsfrage als Vorwand benutzen, werden die USA nach dem Scheitern bei dieser Frage eine neue andere Sache ins Gerede bringen und versuchen, die DVRK um jeden Preis zu vernichten. Aber sie können dem koreanischen Volk den Sozialismus, den es selbst gewählt hat, und die Gesellschaftsordnung, in der alles dem Volk dient, niemals wegnehmen. Die Regierung der DVRK wird gestützt auf ihre mächtige atomare Abschreckungskraft die Atomkriegsgefahr, der sie wegen der USA ausgesetzt worden ist, mit der Wurzel beseitigen und sich um die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, in Asien und der Welt und die Entnuklearisierung der Welt aktiv bemühen.